In den folgenden Jahren musste Stella schwierige Zeiten durchmachen. Sie veranstaltete sogar eine Gesprächsreihe über den Sprechstil in der dramatischen Kunst. Es wurde immer schwieriger für sie, neue Rollen zu erhalten. Zum einen begann ihr internationaler Ruf zu brackeln, zum anderen war es ihr Alter, das ihr im Wege stand. Und dann waren ihre Gagenforderungen immer noch sehr hoch und ihr Stolz noch höher. Wir hatten so gut wie keinen Kontakt. Ich hatte immer geglaubt, dass der Kampf des Lebens in unserer Jugend ausgefochten wird. Keine Spur. Erst wenn wir alt sind und unsere Arbeit nicht mehr erwünscht ist, dann erst tobt er. Und so immer weiter und weiter und weiter. 12. Februar 1929. Ob du wohl kommen und mir das neue Stück Der Kaiser von Amerika vorlesen wirst? Halb hast du es mir doch versprochen. Ich kann einer verhungernden Frau keine Stücke vorlesen. Stella, was sollen wir nun mit dir machen? Wie wär's mit einer Benefizvorstellung? Alan Terry bekam eine Benefizvorstellung, die ihr erlaubte, sich zurückzuziehen und in Frieden zu sterben. Ich bin nicht am Verhungern. Ich esse mehr als du. Und ich habe ein gutes Feuer im Kamin. Ich habe sogar eine Lebensversicherung für meine Enkelkinder abgeschlossen. Ich brauche auch keine Benefizvorstellung. Ich habe meinerseits Alan Terry einen Scheck über 25 Pfund geschickt. Joey, der du einst sagtest, du wärst mein Freund, Welt ohne Ende. Komm und lies mir dein neues Stück vor. Donnerstag, Freitag bis 4.30 Uhr bin ich immer frei. Oder Sonnabend, da bin ich ganz frei. Du wirst dich nicht unterstehen, dich mit meiner Armut zu entschuldigen? Um die Wahrheit zu sagen, ich scheue mich zu sehr, dir das neue Stück vorzulesen. Es ist doch nur eine einzige Szene darin, die dich interessieren würde. Außerdem bin ich schrecklich erkältet und würde dich nur mit Bazillen überschütten. Ich werde vielleicht später einmal kommen. Was soll denn das heißen? Ich ging gestern Abend zum Bühnenball ins Ritz und traf dort einen neuen Star, Miss Edith Evans, die mir freudestrahlend erzählte, sie spiele mich im Kaiser von Amerika. Auf dem ganzen Ball sprach man von nichts anderem, von dieser Infamie, und ich müsste sofort an dich schreiben, das Publikum würde aus dem Theater laufen. Es sei eine nationale Katastrophe. Stella, du musst die Sache nicht so aufbauschen. In dem Stück gibt es gar nichts, was dem Publikum irgendwelche Anhaltspunkte geben könnte. Der Presse schon gar nicht. Das bleibt natürlich ein Geheimnis zwischen uns. Wie kann es ein Geheimnis zwischen uns bleiben, wenn schon Edith Evans mir erzählte, sie spiele mich? Edith Evans hat es natürlich erraten. Vielleicht wussten noch ein halbes Dutzend andere Bescheid. Aber die Presse wird niemals dahinter kommen. Nein, Joey. Wenn ich das Manuskript hier hätte, würde ich mich mit meinen Anwälten beraten, und ich bin sicher, es handelt sich um eine Verleumdung. Dann darf das Stück nicht aufgeführt werden. Du bist ein Gaukler. Natürlich, wir sind beide Gaukler. Aber mit dem Stück habe ich genauso recht wie du mit deinen Briefen. Das wirst du sehen. Meine geliebte Lügnerin erscheint darin liebenswert für die ganze Welt, so wie einst für mich. Die Szene ist eine Reminiszenz an unsere Nachmittage in den alten Zeiten am Kensington Square. Ich werde heute Abend zu dir kommen und wir werden das zusammen laut lesen. Du wirst überrascht sein, wie harmlos das ist.